dann gestern Nacht 7 Gramm Mess genommen. Patrick, nimm den Keks. Patrick, nimm den Keks. Mach dich schon bequem. Du Arsch! Oh. Es ist stärker und billiger als Kokain.